Erster Jesaja, der Sohn von Amoz, bekam eine Botschaft. Sie war für Juda und Jerusalem. Zweiter später wird der Berg mit Gottes Haus sehr wichtig sein. Er wird höher sein als andere Berge. Viele Völker werden dorthin gehen. Dritter viele Menschen werden sagen, lasst uns zu Gottes Berg gehen. Wir wollen zu Jakobs Gott gehen. Er soll uns seinen Weg zeigen. Gottes Wort kommt von Zion und Jerusalem. Vierter Gott wird über die Völker richten. Er wird vielen Völkern helfen. Sie werden ihre Waffen zu Werkzeugen machen. Kein Volk wird mehr Krieg lernen. Sie werden nicht mehr kämpfen. Fünfter ihr Leute von Jakob, kommt. Lasst uns Gottes Weg folgen. Sechster Gott hat sein Volk verlassen. Die Leute von Jakob sind voll von Zauberei. Sie sind wie die Philister. Sie machen Geschäfte mit fremden Leuten. Siebter ihr Land war voll von Silber und Gold. Sie hatten sehr viele Schätze. Ihr Land war voll von Pferden. Sie hatten sehr viele Wagen. Achter ihr Land war voll von Götzenbildern. Sie beteten Dinge an, die sie selbst gemacht hatten. Neunter die Menschen beugten sich tief. Sie waren sehr klein vor den Götzen. Gott kann ihnen nicht vergeben. Zehnter geht in die Felsen und versteckt euch im Staub. Tut dies wegen Gottes großer Macht. Elfter der Stolz der Menschen wird enden. Nur Gott wird an diesem Tag groß sein. Zwölfter ein Tag von Gott, dem Herrn, wird kommen. Er wird alles Stolze und Hohe klein machen. Dreizehnter dies gilt für die hohen Zedern im Libanon. Es gilt auch für die Eichen von Basan. Vierzehnter dies gilt für alle hohen Berge. Es gilt auch für alle hohen Hügel. Fünfzehnter dies gilt für jeden hohen Turm. Es gilt auch für jede hohe Mauer. Sechzehnter dies gilt für alle Schiffe aus Tarsis. Es gilt auch für alle schönen Dinge. Siebzehnter der Stolz der Menschen wird enden. Nur Gott wird an diesem Tag groß sein. Achtzehnter die Götzenbilder werden verschwinden. Neunzehnter die Menschen werden in Höhlen gehen. Sie werden sich in Löchern verstecken. Sie tun dies wegen Gottes großer Macht. Er wird kommen und die Erde erschrecken. 20. An diesem Tag werfen die Menschen ihre Götzen weg. Sie werfen die Götzen zu Ratten und Fledermäusen. Diese Götzen waren aus Silber und Gold. 21. Sie verstecken sich in Felsspalten. Sie tun dies wegen Gottes großer Macht. Er wird kommen und die Erde erschrecken. 22. Vertraut nicht auf Menschen. Sie sind nur schwach. Warum solltet ihr sie wichtig finden?